WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Ach, liebe Leute, wir müssen uns entschuldigen. Wir sind 7 Minuten zu spät. Wir bitten, das wirklich zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Ich hoffe, wir haben auch eine gute und interessante Sendung heute, denn wir haben eine Themensendung und das Thema heißt Schmutz. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sich nicht waschen oder äußerst selten waschen. Gerne auch mit Partnern von solchen Dreckfinken. Dann möchte ich gerne sprechen mit Leuten, die in sehr verschmutzten Wohnungen leben. Leute, die einen schmutzigen Beruf haben, einen schmutzigen Job haben. Oder auch mit Obdachlosen, die zwangsläufig im Schmutz leben müssen und sich vielleicht auch aus dem Schmutz Lebensmittel heraussuchen müssen. Und anderer großer Themenbereich, Thema Schmutz und Fetisch oder Schmutz als Fetisch. Also ich bin sehr gespannt auf all das, was ihr mir jetzt zum Thema Schmutz erzählen werdet. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und der erste heute ist der Marcel und der ist 29. Guten Morgen, Marcel. Wunderschönen guten Morgen, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Du hast dich zum Thema Schmutz gemeldet. Genau, also ich muss erst mal sagen, ich bin eigentlich ein sehr sauberer Mensch. Ja, also man erwartet sowas nicht von mir. Ich dusche mich jeden Tag und habe auch sonst eigentlich keine Probleme mit Schmutz. Mhm. Aber ich bin nebenbei seit vielen, vielen Jahren Escort. Und aber nicht für Frauen, sondern für Männer. Also Escort heißt, du erklärst es uns? Escort heißt, ist eigentlich ein Überbegriff für Prostituierte etc. Ja. Also ich hole meine Kunden zu mir nach Hause, bin aber kein normaler Escort, sondern ich bin ein Dominus. Ja. ein Dominus, also ein Dominanter. Also es ist nicht oder auf wie? Dich bezogen als Domian. Nein, ich habe schon verstanden. Ich bin Dominus, ist das Gegenstück zu einer Domina. Ah. Also ein Dominant. Genau, ich bin der männliche Pendant zu einem Domina. Falls ich schlafe mit denen nicht, ich habe mit denen keinen Sex, keine sexuellen Kontakte, sondern ich bin mehr so, ne? Und da habe ich viele verrückte Menschen. Unter anderem gibt es einen Stammkunden seit Jahren bei mir, der möchte von mir mein Smegma haben. Hast du Smegma? Ich habe es, wenn ich möchte, natürlich, das hat jeder Mensch. Ja, da muss man sich aber schon sehr lange nicht pflegen. Ja gut, also bei mir ist es leider oder glücklicherweise so, dass ich das schon nach einem Tag ungefähr habe. Es ist bei mir halt, wenn ich mich einen Tag nicht dusche, beziehungsweise wenn ich mich untenrum nicht wasche, ist es wirklich schon nach einem Tag da. Aber also nicht sehr ausgeprägt, aber es ist halt, es ist da und wenn ich wirklich ein paar Tage das nicht mache, so wie der Kunde es möchte, dann ist es sehr viel da. Also ihr Lieben, ihr müsst jetzt sehr tapfer sein, aber das gehört nun mal zu dem Thema, dass es auch ein bisschen eklig ist. Aber da müssen wir dann halt drüber sprechen. Was genau passiert dann mit dem Smegma? Also du bist ja der Dominante, du bist der Dompteur. Ja, gut, bei ihm jetzt nicht so. Ja. Ich mache das auch natürlich, ich mache andere Wünsche auch, aber okay. Ich mache das, das ist halt ein spezieller Wunsch und es gibt gutes Geld und darum mache ich das. Er möchte erstmal dran riechen, weil das ist sehr intensiv riecht, ja. Es ist halt sehr, wie ein Harzer Käse sozusagen, ja, noch ein bisschen schlimmer. Und er möchte da erstmal dran riechen und er hat noch einen zweiten Wunsch. Er möchte, dass ich meine Fußnägel wachsen lasse und dann eine Woche lang vorher nicht sehr gründlich sauber mache, weil das auch einen sehr, sehr, sehr heftigen Smell hat, ja, so sagt man das in der Fachsprache. Ist das krass. Und dann möchte er, er bringt immer ein Brot mit und möchte Sag's nicht. Okay. Sag es doch. Ich schabe dann dieses Smegma ab, schmier es aufs Brot. Unfassbar. Er möchte dann auch die Fußnägel, diese dreckigen Fußnägel, dass ich die abknipse und auf dieses Brot mache und er isst es dann vor mir. Nein, du glaubst, ehrlich? Es ist wirklich, ich habe es auch nicht vorher geglaubt, aber es ist wirklich, es gibt sowas, es gibt alles, was man sich nicht denken kann. Ja, ich weiß, es gibt alles. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass dieser Herr vielleicht sogar ein Top-Manager irgendwo ist. Du kennst dich aus. Also es ist wirklich so, es gibt viele hohe Tiere in dieser ja. Branche, die mich von mir erniedrigen lassen, von mich kleinen ja, ja. 1,76 Typ, ja. Also es ist wirklich, es ist krass. Also, aber gerade dieser Typ, weißt du, was der, ohne ihn jetzt verraten zu wollen, nur so die Richtung, was er vom Beruf macht? Ich kenne viele vom Beruf her, aber ihn habe ich warum auch immer nicht gefragt. Ich weiß nur, dass er jetzt momentan im Ausland ist. Das heißt, er ist nicht bei mir unter meine Fittiche und hat wahrscheinlich im Ausland zu tun, was wahrscheinlich schon darauf hinweist, dass er ja erfolgreich ist. Aber der hat gut Kohle. Was bezahlt der denn für diese perverse Aktion? Was bezahlt der dafür? Also ich erzähle ungern drüber, aber ich meine, jeder kennt meinen Job, jeder weiß von mir, meine Mutter weiß es auch, die lacht über solche Geschichten teilweise sehr herzlich. Er war mal hier gewesen für 10 Minuten, weil er einfach mal so wirklich auf die Schnelle da war in der Nähe. Da hat er mir 100 Euro dafür gegeben für 10 Minuten, was gar nicht so schlecht ist, aber schon 200, 300, 400 Euro für diesen doch aufwendigen ja, Job, weil das ja auch über Tage geht und ich muss da auch Vertrauen haben, weil es gibt Leute, viele Faker in der Szene, die sowas von mir verlangen und dann kommen sie nicht und dann stehe ich natürlich da mit meinem Zweck mal, ja, kann in der Zeit nicht mit Frauen schlafen, weil ich den Frauen nicht antun möchte, ich stehe ja nur auf Frauen, ich bin ja hetero. Du bist eigentlich hetero, was ja auch sehr bizarr ist, du bist hetero und bedienst aber ausschließlich Männer. Ja gut, aber da muss man sich immer fragen, weil viele mich dann fragen, warum machst du es mit Frauen nicht, dann frage ich sie als Gegenstück, ich möchte, warum soll ich mit Frauen schlafen, die für Sex bezahlen? Die sehen wahrscheinlich dementsprechend aus, ja. Die sind dann nicht hübsch, die sind alt, die sind dick oder sonst was. Da trete ich doch lieber Leuten in die Eier, ja, und krieg dafür Geld, als wie wenn ich mit so Frauen schlafe. Ich würde sagen, du schläfst ja mit den Männern nicht. Du hast ja im Nein, du ich hast bin Domino. Ja, ich mach die nur fertig. Ja, du hast nie Sex mit einem Mann. Null. Ich könnte nicht. Ich wünschte, ich wäre bi oder schwul, weil dann könnte ich mehr Geld machen, aber ich kann einfach nicht. Ja. Ich muss das nochmal verdauen. Das ist ja unfassbar pervers, finde ich. Es geht noch perverser. Ich habe ja noch eine zweite Geschichte. Ja. Es gibt ja noch einen anderen. Ist die zumutbar für meine zarten Zuhörer in der tiefen Nacht? Wir fangen mal an und wenn nicht, dann brennen sie es weg. Alles klar, ich rede mal langsam. Es gibt noch einen, der verehrt mich echt total. Der ist auch echt ein hübscher Kerl, zwar ein bisschen molliger oder so, aber er hat auch schon gesagt, er ist in mich verliebt und schenkt mir regelmäßig schöne Sneakers. Also Sneakers sind diese schönen, tollen Schuhe, diese Turnschuhe, die auch sehr teuer sind. Und er kommt regelmäßig vorbei und er möchte, dass ich mit diesen tollen, sitzblanken Sneakers draußen rumlaufe und je ekliger, desto besser. Das heißt, eine Tretmine, also Hundekot oder vielleicht mal Erbrochenes oder Sonstiges. Und dann kommt er vorbei und legt sich auf den Boden und ich halte ihm diese Dinger hin und ja, den Rest kann man sich, denke ich, mal denken. Also es ist jetzt... komm, jetzt so richtig. Leckt er das ab? Er leckt's ab, ja. Genüsslich bis blitzeblank. Aber der Typ muss doch todkrank werden nach einer gewissen Zeit. Ich hab mich auch gefragt, es ist... Normalerweise müsste er eigentlich eine Fresse haben mit Herpesfolie oder sonst was, aber null. Er ist total gepflegt, er ist braun gebrannt, er hat schöne Zähne, sonst was. Null. Also, dem würde man das wahrscheinlich, wenn man den im normalen Leben kennenlernen überhaupt würde, nicht. Null kennen. Null Anmerkungen. Überhaupt nicht. Null. Null. Überhaupt nicht. Gerade die sind es ja wahrscheinlich, die man, wo man das am wenigsten vermutet, ja. Ich bin völlig geschockt. Meine unschuldige Seele ist völlig geschockt, Marcel. Mann, du machst das nebenher. Du hast noch einen Hauptjob. Ich bin eigentlich Einzelkaufmann zurzeit, ein bisschen auf Arbeitssuche, was auch einen anderen Grund hat. Aber ich mache sowas nur nebenbei. Also ich mache das wirklich nicht regelmäßig. Wenn ich mal wirklich mal Geld brauche, dann mache ich das. Aber ich mache das auch nicht jeden Tag oder so, weil es geht auch an die Psyche, was die Frauen da schon, was die Männer da teilweise verlangen und dann das Schreiben und so. Das ist alles mal ein bisschen... Das wollte ich gerade sagen, Marcel. Wir reden ja jetzt ein bisschen flapsig drüber. Wir ekeln uns und denken, was sind die Leute bekloppt und die Sache ist wieder vergessen. Aber wenn du das so... Du erlebst es ja wirklich hautnah mit. Was macht das mit dir, dass du mit einer solchen Perversion bisweilen konfrontiert wirst? Ja gut, einerseits, ich denke natürlich nur ans Geld. Na klar, ich bin damit eingestiegen, an das Geld nur zu denken und nur des Geldes halber. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal schon, was machst du hier eigentlich? Ja, warum machst du das? Aber viele können mich nicht verstehen, weil sie könnten sich darüber überwinden, sowas zu machen. Mhm. Ich kann mich zum Beispiel nicht überwinden, irgendwie fremde Menschen zu küssen, ja. Mhm. Weil für mich ein Kuss sehr intim ist und das wird mich auch viel Überwindung kosten. Und so geht's mir halt, oder so geht's den anderen halt, sie könnten sowas halt machen. Verachtest du die Leute in deinem tiefen Inneren aufgrund oder wegen ihrer Perversion? Nein. weil jeder seinen Fetisch hat. Ich wollte auch noch was dazu sagen, weil ich habe auch einen kleinen Fetisch, was jetzt auch ein bisschen so damit zu tun hat. Und zwar, wenn ich mit Frauen schlafe, ohne Kondom, was nach einer Zeit auch mal vorkommt, weil man da auch mal irgendwann sehr Spaß haben möchte, ist es so, dann wasche ich erstmal meinen Penis nicht und ja, ich rieche dann natürlich auch dran, wie sich das dann halt, also wie es dann riecht, dieses Sekret von der Vagina und hol mir darauf einen runter, ja. Also es ist wirklich auch so eine Art Fetisch von mir, mit Frauen zu schlafen und danach sich nicht zu waschen und dann einfach nur an den Geruch sich so ein bisschen zu ergötzen. Marcel, noch mal eine Frage zu deinen Kunden. Mhm. Was sind die außergewöhnlichsten Kunden? Oder wer sind die außergewöhnlichsten Kunden? Außergewöhnlichsten Kunden sind die Kunden, die ich nicht annehme. Es gab jetzt letztens einen, der wollte, dass ich mit einer Kneifzange seine Samenleiter durchtrenne. Das ist sowas, was ich nicht mache. Ja, ich bin Polizistensohn, ja. Ich weiß, was darauf steht. Es gibt Leute, die wollen einfach impotent getreten werden. Es gibt Leute, die wollen Finger gebrochen werden. Ja. Das ist einfach für mich einfach, das geht nicht, ja. Okay. Solange es nicht illegal ist, dann ist es für mich, ja. Okay, das ist so die eine Gruppe, aber ich meinte jetzt von den Leuten, die du bedienst, was sind da die ungewöhnlichsten Kunden? Aus welcher Gruppe, Berufsgruppe kommen die? Es gab mal einen, der ist vorher mal in den Zoohandel gegangen und hat zwei, drei Pakete mitgebracht und hat die ausgepackt, hat einen gelben Sack aufgerissen und auf den Boden gelegt, hat sich auf den Boden gelegt neben den gelben Sack. Hat dann die Pakete aufgemacht, da waren Heimchen, Grillen, Käfer drin und ich musste einfach nur auf diese Käfer drauftreten und allein dieses Knacken hat ihn sexuell erregt. Das ist unfassbar, was wir hier hören, das haben wir das ist sowas noch nie gehört. Ich finde sowas lustig, weil viele, ja, die armen Heimchen. Sag mal, wir haben ja nun in den letzten Monaten und im letzten Halbjahr sehr viel über das hier sind einen ernsten Schlenker, sehr viel über Kirche, Sexualität Verbot. Mhm. Hast du auch Priester als? Ja. Also Priester sind wirklich, ich habe viele gehabt und das denkt man halt auch nicht, aber wirklich 80%, würde ich mal sagen, sind bi oder schwul und das hat mich auch ein bisschen erschüttert, ganz ehrlich. Mich erschüttert ja wenig, aber viele Priester sind dabei gewesen und haben das auch wirklich heimlich gemacht. Ich muss da ja sehr diskret sein und haben mich auch wirklich drum gebeten und nochmal vielleicht einen 50er draufgelegt, dass ich wirklich nichts sage, ja. Und ich habe dann dankend abgelegt und gemeint, ich bin sehr diskret, ich mache das nicht, warum sollte ich hier jemanden erpressen? Ich bin, das würde meinen Ruf auch schädigen, aber es gibt leider sehr viele, Priester und andere Autoritätspersonen, die da wirklich sowas machen. Andere Autoritätspersonen zum Beispiel? Ja, Polizisten zum Beispiel natürlich, ja. Anwälte, Ärzte, sowas in der Art, ne? Ja. Also wo wirklich Leute da sind, die schon ein bisschen Macht haben. Verstehe. Altersspektrum von bis? Ist alles dabei. Also vom Azubi, der für mich auch mal spart, um mich mal zu erleben, bis zu einem Rentner, der seine Rente irgendwie für sich verpasst. Sozusagen. Es gibt auch wirklich Leute, das ist auch sehr krass, das glauben auch nicht viele Leute, es gibt Geldsklaven, ja. Ich habe mal einen gehabt, der hat wirklich jeden Monat sein halbes Gehalt an mich überwiesen, einfach nur, weil er mich toll findet. Ja, sowas habe ich auch schon mal gehört. Das ist wirklich sehr krass und da hast du wirklich dann auch Glück, ne? Aber sowas hält nicht lange und na gut, aber es ist wirklich eine sehr krasse Welt. Marcel, du hast einen Scheinwerfer angemacht, damit wir mal heute Nacht in einen Abgrund schauen. Ganz genau. Und wir haben jetzt ein bisschen mal reingeschaut, was wir alle schon etwas ahnen, was es so gibt, aber das ist ja wirklich heftig. Danke für deine Offenheit und danke für deinen Anruf, Marcel. Ich danke. Und hab dich im Auge, dass du dich selbst schützt vor diesen Dingen, dass es keine Deformation bei dir gibt, wenn man das so oft miterlebt. Halt dich einfach im Auge. Alles klar. Alles Gute. Okay, super. Danke. Tschüss, Marcel. Dir. Ciao. Ciao. So, jetzt müssen wir erstmal alle ein bisschen durchatmen. Ihr holt euch vielleicht mal einen Tee oder ein Wasser zu Hause. Es wird sicherlich harmlos weitergehen. Gerietje! Das ist ein schöner holländischer Name, stimmt das? Ja, ein holländischer Name ist das schon, aber ich bin nicht aus Holland. Gritje, 30 Jahre alt. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was du uns zum Thema Schmutz erzählst. Ja, ich habe da so ein kleines Problem. Man sagt immer, ich bin, zugemüllt. Zugemüllt? Ja, zugemüllt. Aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass ich ein Messi bin, weil so sehe ich mich nicht, wenn ich so im Fernsehen die Sachen so sehe. So schlimm ist es hier nicht. Wie schlimm? Entschuldigung, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Ja, es ist eben, dass manchmal dann irgendwas liegen bleibt, aber jetzt nicht so, dass man nicht mehr laufen kann. Wie groß ist deine Wohnung? Die ist 56 Quadratmeter. Das sind 2-3 Zimmer? Das sind 2 Zimmer, ja. 2 Zimmer. Ein Schlafzimmer und so ein Wohn-Küchenbereich? Ja, genau. Also keine separate Küche? Doch, eine separate Küche, klar. Doch, die auch noch. Mhm. Ja, und da stehen meine Vögel und meine Kaninchen. Ja? Ja. Wie viele Vögel und wie viele Kaninchen hast du? 2 Kaninchen und 2 Vögel. Ja. In jeweils einzelnen Käfigen. Ja. So, jetzt beschreib doch mal die Zimmer, wie die aussehen. Ja, eben so ein bisschen rummelig. Also, hier liegen keine Küchen, Essensreste rum oder so. Also, es ist nichts Verfaultes. Man sagt mir zwar, dass meine Kaninchen riechen, aber ich sag mal, ein Mensch hat Bedürfnisse, so hat doch ein Tier Bedürfnisse. Und dass ich da nicht immer zu hinterher renne, ist, denke ich, logisch. Aber du machst den Käfig schon mal sauber und... Ja, natürlich. Jeden Tag werden die gefüttert und wird alles sauber gemacht und so. Aber ich habe eben sehr komische Großeltern, die dann wirklich, ich weiß nicht, die sind vielleicht zu akkurat. Nochmal zu den Tieren. Gibt es noch weitere Tiere in deiner Wohnung? Ja, ein Hund. Ach, auch noch? Ja. Ein Hund und noch was? Nein. Nein. Was für ein Hund? Wie groß ist der? Ja, 45 Zentimeter Schulterhöhe. Aber den geht's gut. Der ist zwar fast blind, aber den geht's gut. Also aber der wohnt eben auch noch mit in der Wohnung. Also ja, natürlich. So nach Meeresfrische wird es in deiner Wohnung nicht riechen. Das ist mir jetzt schon klar. Oder nach Frühlingsduft. Schmeißt du auch Essensreste und Müll so in der Wohnung rum? Nein. Das nicht? Gar nicht. Also das überhaupt nicht. Es sind mehr so Sachen wie Altpapier, Zeitungen, Zeitschriften oder wenn ich jetzt irgendwie mal was schreibe oder so, dann liegen die Stifte halt rum. Ja. Und wenn die nach unten gefallen sind, dann liegen die halt da unten rum. Und warum hebst du die nicht auf und legst sie wieder dahin, wo sie hingehören? Ja, das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Das ist die große Frage. Du lebst alleine da, ne? Da bin ich, abgesehen von den Tieren. Ja. Davon bin ich ausgegangen. Wenn du so Besuch bekommst, Großeltern sagst du oder irgendwelche anderen Leute, was sagen die denn zu deiner Wohnung? Dann sieht es ja super sauber aus, dann räume ich auf. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, warum ich das erst so weit kommen lasse. Ich denke schon, das ist krankhaft. Aber das ist ja wiederum ganz lustig. Das heißt, du schaffst es, diese Wohnung auf Hochglanz zu bringen, wenn du weißt, es kommt Besuch. Ja, und wenn ich weiß, es kommt kein Besuch, sage ich, warum soll ich sauber machen? Und wenn jemand unangemeldet kommt? Ja, dann ist ein Problem. Was sagen die Leute dann, wenn die da reinkommen? Da kommt keiner rein, ich lasse ja keinen rein. Und wenn die Oma kommt? Dann kommt sie und dann sagt sie, oh Gott, wie sieht das hier aus? Mädchen, wie sieht's hier bei dir aus? Ja, aber ich muss sagen, die haben dann ich denke mal, ältere Leute haben dann eine andere Einstellung gegenüber jetzt Sauberkeit. Nicht unbedingt, es gibt ja junge Leute, die da eine klare Haltung zu haben. Putzt du denn in der Wohnung auch? Ja, natürlich. Das schon. Also es gibt keine Kakerlaken, keine Kellerasseln. Nein, um Gottes Willen. Vielleicht mal eine Spinne, aber die kommt höchstens durchs Fenster. Ja gut, eine Spinne ist nicht schlimm, haben wir alle mal in den Zimmern. Ja, das Problem ist bloß, ich weiß nicht, wie ich das jetzt in den Griff bekommen soll, dass ich mir irgendwie einen Arsch beiße, dass ich hier sauber mache, definitiv. Das ist dann eben manchmal auch so, dass das dann eben liegen bleibt ein paar Wochen. Dann ist auch ein bisschen Staub mal in der Wohnung. Mhm. Und ich sage mal, wenn man Tiere hat, zum Beispiel, muss man auch eine gesunde Einstellung zum Dreck haben. Ja, man darf da nicht zu pingelig sein. Mhm. Also ich hatte vorgestern eine Anruferin, die wirklich messy war. Und ja, das habe ich gestern gehört. Gestern war es, ne, genau. Ja. Und da war ja das Problem, dass sie das wirklich auch nicht schafft, wenn Besuch kommt oder ihr Geburtstag stand jetzt vor der Tür. Sie schafft es nicht, das aufzuräumen. Das schaffst du ja. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, das schaffe ich natürlich. Das heißt, also, du bist noch nicht so in dem... Es ist jetzt nicht so, dass hier alles vermüllt, aber... Ich weiß nicht, die sagen dann immer, deine Wohnung sieht müllig aus. Es kommt ja hier auch keiner zu Besuch, also ich muss da keinen befürchten. Ist es nicht letztendlich eine Frage der Disziplin, dass man sich einfach vornimmt, ich mache jetzt einmal in der Woche das und das und das? Ja, das kann schon sein. Ich bin halt arbeitslos und vielleicht fühle ich mich auch ungebraucht oder so und sage, ich vernachlässige eben alles so ein bisschen. Aber die Tiere natürlich nicht, denen geht's gut und alles. Aber du bist dann ja eben auch viel zu Hause und könntest dir da ja so einen Plan machen, Donnerstags mache ich das, freitags das, montags das. Und du stellst dir selbst einfach die Aufgabe, das muss ich jetzt wirklich erfüllen. Das Problem ist, wenn ich die mir stelle, mache ich es aber trotzdem nicht. Dann finde ich irgendwas, das ich nicht mache. Tja. Das ist das Problem. Es ist aber nicht Faulheit. Ich habe schon mal mit einem psychiatrischen Dienst gesprochen, der sagt, der weiß nicht, ob das eine krankhaft ist. Er denkt schon. Ich wollte mir dann schon mal so eine Unterstützung geben, habe ich gesagt, ich schaffe das auch alleine. Ich finde ja auch immer, also so von meiner Intuition, von meiner laienhaften Intuition würde ich auch sagen, dass das noch nicht so pathologisch krankhaft bei dir ist, sondern dass du nur ein bisschen träge bist und ein bisschen faul bist und die Sachen so schludern lässt. Wenn du dich ein bisschen mehr anstrengst, glaube ich, schaffst du das auch. Und du hast dir hinterher ein Erfolgserlebnis, was dir ja dann auch Spaß macht. Ja, natürlich, aber dann irgendwann ist dieses Erfolgserlebnis auch wieder weg. Ja, natürlich. Deswegen musst du immer bei der Stange bleiben. Gretchen, ich kann das nicht so beurteilen. Vielleicht sollte mein Psychologe mal kurz noch ein paar Worte mit dir sprechen. Mhm. Der könnte das dann vielleicht eher beurteilen. Ich glaube, das kriegst du alleine hin. Damit du nicht wirklich zum Messi wirst und komplett vermüllst. Na, zum Messi, das wird nicht kommen, nein. Ja. Schon wegen den Tieren nicht, weil ich möchte hier keinen haben, der mir dann die Tiere wegnimmt oder so. Wie ist es denn mit dir persönlich? Bist du selbst reinlich und wäschst dich? Und ja, natürlich. Das mache ich natürlich. Alles. Das ist A und O. Bevor ich rausgehe, bin ich gewaschen und alles. Wann hattest du deinen letzten Freund? Wann ich den hatte? Ja. Ich habe den jetzt. Ich habe eine Fernbeziehung mit jemandem aus Hamburg. Ach so. Ja, und wenn der dann zu Besuch kommt, was dann? Dann ist es sauber. Also, er hat sich bis jetzt nicht beschwert. Vielleicht, er war das erste Mal hier jetzt vor kurzem. Ich glaube, ich muss den mal anrufen in Hamburg und ihm sagen, dass er dich viel öfter besuchen soll. Und dann ist das Problem gelöst. Ja, aber das ist natürlich eine Frage mit den Kosten. Das ist ja schon ein bisschen eine Entfernung. Wie viele Kilometer sind das, Entfernung? Also es sind über 300. Ja, gut, das ist eine ganze Menge. Und dann immer hin und her fahren. Und er ist da auch in Hamburg sehr beschäftigt. Ja. Also, ich bin guter Dinge, dass du es hinkriegst. Dennoch ein kurzer Plausch mit Henning kann nicht schaden. Dafür bitte ich dich aufzulegen. Und ich danke dir für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ja, danke. Ciao, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, Thema Schmutz heute Nacht. Und wenn ihr mir dazu auch etwas erzählen wollt, Schmutz als Fetisch, haben wir gerade gehört, krasse Geschichte. Oder wenn ihr euch nicht wascht oder selten nur, oder wenn ihr mit jemandem zusammenlebt, der sich nicht wäscht. Oder vielleicht übt ihr auch einen sehr schmutzigen oder ja unangenehmen Beruf aus, oder zumindest schmutzigen Beruf, bei dem man sich sehr schmutzig macht. Oder vielleicht seid ihr obdachlos und seid gezwungen, quasi im Schmutz zu leben und euch damit zu arrangieren. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Annelie, 54. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Annelie. So, zum Thema Schmutz. Ja, genau. Du hast etwas dazu beizutragen, eine Geschichte. Legen wir los. Ja, und zwar, ich pflege schon 10 Jahre meine Mutter, die ist demenzkrank. Mhm. Die ist eigentlich, sagen wir mal, man kann sagen, schon eigentlich 15 Jahre krank. Mhm. Und irgendwann geht das ja auch los mit Inkontinenz. Ja. Und sagen wir mal, das geht so einer Zeit los, als wenn der Demenzkranke eigentlich noch ziemlich agil ist. Mhm. Na? Und also wenn die Demenz noch nicht so ganz weit fortgeschritten ist, dann beginnt das schon. Das beginnt, also sagen wir mal so, wenn das so halb und halb ist. Mhm, ne? Ja. Und da sind sie dann schon noch sehr mobil. Mhm. Und da wissen sie dann nicht mehr, wie die Toilette benutzt wird. Man erlebt da die dollsten Sachen. Und man ist ja nun nicht permanent im Zimmer, genau nicht, wie es in Heimen auch ist. Mhm. In Heimen wird es aber dann allerdings so geregelt, dass die Leute dann also total ruhig gestellt werden und dann völlig apathisch da irgendwo im Bett liegen. Das war bei euch sicherlich nicht der Fall. Was ist denn da passiert, so in der ersten Zeit zum Beispiel? Stuhl mit Tisch und alles Mögliche, hatte sie so ein kleines Tischchen und dann hat die das da nur voll verwechselt und dann, dann kackt die eben in die Landschaft. Ne? Also ins Wohnzimmer? Ja, klar. Also in ihrem Zimmer, ich habe das dann schon alles noch ausgelegt und da hat man dann schön viel zu putzen. Ne? Als das so die ersten Male passiert ist, wie hast du das empfunden? Wer hast das aufgenommen? Ja, das geht tief. Also das ist schon, man sieht im Prinzip, wie der Mensch dann nicht mehr funktioniert. Vor allem meine Mutter war ein lieber, guter, intelligenter Mensch. Mhm. Die hat selber ihre Eltern gepflegt. Ne? Ja. Also, Wie ist denn das für die Tochter, wenn man den Stuhlgang der Mutter aus dem Wohnzimmer wischen muss und sie selbst dann auch noch sauber machen muss? Sagen wir mal anfangs, ich hatte ja nur gedacht, wenn alles mit ihr wird, aber der Hauptsache nicht das. Ich habe mich natürlich also wahnsinnig geekelt. Mhm. Ja? Mhm. Das ist schwer zu ertragen. Mhm. Ja? Und ich habe dann, wie gesagt, angefangen teilweise zu fotografieren, weil ich niemanden hatte, weil ich kam dann damit auch selbst nicht richtig zurecht. Hab weil ich bin aus der Kunstszene, ich habe auch andere Sachen, also Fotos und so gemacht. Ne? Ich habe dann angefangen zu fotografieren. Was hast du fotografiert? Ja, ich habe die ganze Katastrophe fotografiert. Ach. Ich habe das dann später auch mal, als es um die Pflegestufe 3 ging, habe ich das auch mal an den MDK geschickt. Also du hast den vollgekackten Boden dann fotografiert? Ja, klar. Um es dann irgendwann zu dokumentieren oder auch aus Kunst, im weitesten Sinne aus Kunst? Nee, weniger als Kunst nicht. Ich habe das jetzt bloß gesagt, weil ich meinetwegen durch die Sache auf die Idee kam. Ach so, es hat, sagen wir mal, und wenn ich mir heute jetzt im Moment, also die ist so seit 2-3 Jahren, ist so völlig immobil, sowas kommt in dem Sinne nicht mehr vor. Das heißt, sie liegt immer fest? Wie bitte? Sie liegt jetzt immer. Fast, ja, sie sitzt noch, aber sie kann nicht mehr mit der Windel groß irgendwie, da kann sie keinen Schaden mehr machen. Also die Sache ist jetzt, sagen wir mal, relativ friedlich. Ja, aber als das dann angefangen hat, dann hättest du doch eigentlich sofort auch dann mit den Windeln beginnen können, dass deine Mutter immer Windeln... Ja, das nützt doch nicht, die hat sie sich doch selbst ausgezogen. Ach so. Die hat sie selbst ausgezogen und das Bett auseinandergenommen. Ich habe die Matratze, die war eingewickelt mit Folie und alles. Die hat das bis auf das Bett, bis auf alles auseinandergenommen. Die hat mit dem Zeug gearbeitet. Du hast gesagt, das ist passiert, als sie so noch in der Anfangsphase oder in der mittleren Phase der Demenz war. Ja, die mittlere Phase, anfangs mittlere Phase, da passiert das dann. Hat sie das selbst dann auch noch kapiert, was sie gemacht hat? Ganz am Anfang zum Teil, das ist ja das Verrückte bei Demenz, die haben dann immer mal noch so lichte Momente und da merkt man dann auch die Verzweiflung. Hat sie sich geschämt, bestimmt ja. Sehr. Ja. Und die hat das aber immer irgendwo, als wenn sie es nicht war. Das ist heute noch, wenn ich ihr meinetwegen, seit ein paar Wochen ist sie noch weniger ansprechbar, vielleicht vor einem Vierteljahr oder so, wenn ich ihr eine Windel gezeigt habe und habe gefragt, wo gehört denn das hin? Sie weiß es nicht. Sie hat nicht registriert, dass sie Windeln trägt. Ja. Also die meine Mutter lebt in der Glückseligkeit jetzt. Ne? Sie registriert das nicht. Ja. Du machst das ganz alleine? Ja, ja. Und lebt dein Mann auch mit in der Wohnung? Ich habe keinen Mann. Du hast keinen Mann. Da würde auch jeder Mann weglaufen. Ich habe mich in diversen Partnerforen bewegt und so weiter. So wie ich von der Pflege erzähle, bin ich eine Ausgegrenzte. Ich meine, 10 Jahre, das ist halt eine unglaubliche Leistung, Lebensleistung, die du da hinlegst für deine Mama, für deine Mutter. Ja, ja. War das Verhältnis früher immer gut zu deiner Mutter? Sagen wir mal, wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Also wir konnten sehr gut miteinander über sämtliche Themen sprechen, aber es war nicht komplikationslos. Verstehe. Ja? Und für mich ist das jetzt auch nicht, sagen wir mal, ich würde jetzt auch nicht sagen, weil ich pflege, muss jeder andere auch pflegen. Aber wir müssen uns der Sache stellen. Und das ist in der Gesellschaft eigentlich, sagen wir mal, das wird alles ausgegrenzt, totgeschwiegen und so weiter. Ja. Wir haben eine Verantwortung. Gab es denn bei dir Momente, wo du auch dachtest, ich kann nicht mehr, ich gebe sie in ein Heim? Teilweise ja. Ich habe mal eine Woche lang, da ging das jeden Tag, da habe ich die manchmal zweimal, ich habe das auch aufgeschrieben dann. Ich habe das einer Psychologin gegeben und so weiter, wo ich nicht mehr konnte. Da habe ich gedacht, wenn das jetzt so weitergeht, das schaffst du nicht mehr. Gibt es da Momente auch, wo man aggressiv auf die Mutter wird? Natürlich, die gibt's. Wie geht man dann mit der eigenen Aggressivität um? Man schreit schon mal. Man schreit schon mal? Ja, ja. Aber dann der kranke Mensch kapiert ja gar nicht, warum du wahrscheinlich... Nee. Wie reagiert denn dann die kranke Mutter, wenn du schreist? Man darf, sagen wir mal, ich meine, man schimpft mal, man schreit auch mal. Aber es ist natürlich der Umgang mit einem Demenzkranken, das bringt nichts. Gar nichts? Es bringt gar nichts. Wie reagiert sie denn, wenn du schimpfst? Ja, auch aggressiv. Die wird, selbst wenn ich traurig bin, selbst wenn ich irgendwas und jetzt gar nicht irgendwie rede oder mache, sie spürt so viel. Trotz der Erkrankung? Trotz der Erkrankung. Mhm. Das ist... Wie merkst du, dass sie es spürt? Ich, wenn man mit einem Menschen so eng zusammen ist, ich merke an jedem Wimpernschlag. Ja, du hast recht. Ja, ich kenne sie in- und auswendig. Ja. Ja? Und das, die hat vielleicht, war es voriges Jahr, da hatte ich irgendwas mit Ämtern und da ist ja ständig irgendwas, man hat ja da ständig irgendeinen Ärger oder so und da drücke ich sie, also ich drücke sie mehrfach am Tag. Na, das ist unser, sie ist ja wie ein Kleinkind. Sie ist ja, und das kind tut ihr gut, ich ist. Mhm. Ich versuche auch so, manchmal gehe ich bloß so an sie ran und dann legt sie ihren Kopf an mich. Mhm. Na, also ich teste auch, ob sie das wirklich möchte. Ja, ja, verstehe. Na, nicht, dass ich sie jetzt vergewaltige oder so. Ja, ja. Die möchte das schon. Also die Nähe, das ist ja für einen Demenzkranken, das ist ja sehr wichtig. Ja, ja. Jetzt heißt ja unser Thema Schmutz und du hast es ja nur gerade sehr plastisch beschrieben. Ja. Das hat dich aber nicht davon abgehalten, weiter dich um deine Mutter zu kümmern. Nee. Diese schwere Belastung eben auch mit dem Schmutz, den eben ein Mensch macht. Sagen wir mal, ich habe ein anderthalbes Jahr schon auch viel Würgereiz gehabt und ich habe, also sommers wie winters stehe ich im Garten, also hier vor dem Waschhaus. Ich hätte das in der Wohnung oftmals gar nicht machen können. Ja. Ja, und habe mit Chlorix da bei auch Minusgraden mit mehreren, manchmal 20 Eimer Wasser genommen, damit ich das Bett überhaupt wieder alles sauber kriegte. Ja, und man kriegt den Geruch ja schlecht aus den Zimmern raus, ne? Aus dem Zimmer ist es gar nicht so schlimm, wenn man so eine Aktion gemacht hat, man muss das erstmal aus der Nase, aus der Psyche rauskriegen. Du hast recht. Das ist manchmal viel schlimmer. Wie ist das denn überhaupt zu schaffen, wenn man das 10 Jahre macht? Du kannst doch nie mal etwas länger aus dem Haus gehen. Sagen wir mal, es war problematisch wirklich, also als ich diese aktive Zeit hatte. Mhm. Und jetzt seit 2-3 Jahren, wenn ich die ins Bett lege, also wenn ich aus dem Haus gehe, lege ich die ins Bett, die liegt weder eins noch so drin. Dann bleibt sie dann auch. Dann bleibt sie auch, da ist es kein Problem mehr. Aber wo und wie erholst du dich mal? Ja, das frage ich mich auch. Seit 3 Jahren pflege ich durch. Mhm. Nonstop. Da ist kein Wochenende mal wegfahren in Urlaub? Oder? Theoretisch, es gibt ja diese Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Mhm. Ich war 2010 das letzte Mal, da war ich mal 8 Tage an der See. Mhm. Da hatte ich sie im Heim. Mhm. Und ich wollte dann nochmal 2 Tage verreisen. Und zwischendrin habe ich sie besucht. Da war sie schon völlig hilflos. Ich hatte schon kein gutes Gefühl. Mhm. Da war Fenster auf, die Tür war auf. Sie saß im Gegenzug. Die Heizung war auf Stern. Draußen waren 12 Grad. Die Mutter hatte nur ein dünnes T-Shirt an. Oh je, oh je. Ne? Die war eiskalt, hatte 3 neue Verletzungen. Am Armende ein viereckiges Hämatom, wo ich gedacht habe, das stammt von einer Fixierung. Da war dir klar, die muss wieder nach Hause, die Mutter. Und da habe ich mir gesagt, das war das letzte Mal. Mutter ist Sozialhilfeempfänger, ich darf die Heime nicht auswählen. Ja, verstehe. Und 2010 im Frühjahr musste ich selber wegen einer Krebserkrankung ins Krankenhaus, also nicht Erkrankung, sondern Verdacht. Mhm. Ne? Hat Schmerzen und sollte eigentlich schnell gehen. Ich habe keinen Heimplatz gekriegt für die Mutter. Mhm. Und seitdem habe ich eigentlich ein Trauma. Dass so etwas passieren könnte. Ne, dass, sagen wir mal, dass ich die Mutter nicht ins Heim bekomme, wenn irgendwas passieren sollte, weil kein Platz frei ist, weil ich nur 2 Heime habe hier. Annelie, ich habe großen Respekt vor deiner Lebensleistung. Mhm. Da kannst du auch sehr stolz auf dich sein. Ich hatte schon manchmal gedacht, wenn so ähnliche Themen waren, ich wollte schon manchmal anrufen und wollte irgendwie zum Thema Pflege was sagen, weil es ist, das Ansehen der Pflege und pflegende Angehörigen in Deutschland ist katastrophal. Ja, du bringst es auf eine gute Idee, vielleicht sollten wir dieses Thema nochmal aufgreifen in einer Themennacht. Heute sind wir ja beim Thema Schmutz. Ja. Du hast uns das sehr plastisch erzählt. Ich danke dir sehr herzlich, aber vielleicht werden wir nochmal an dieses Gespräch anknüpfen, wir beide, wenn wir das Thema Pflege. Das können wir gerne machen. Bin ich bereit dazu. Liebe Annelie, alles Gute, wünsche ich dir viel Kraft bei deiner wichtigen Gute Arbeit. Gute Sendung. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, Thema Schmutz. Alex ist hier. Alex ist 25. Hallo Alex. Hallo. Hallo Alex. Warum? Kannst du mich gut hören? Ja. Bitte? Kannst du mich gut hören? Sehr gut, ja. Alex, warum rufst du zum Thema Schmutz an? Ja, und zwar fühle ich mich angesprochen, weil ich dem Wem-Fetisch verfallen bin. Dem was? Der heißt Wem. Wem? Ja. Dem Wem-Fetisch. Das ist eine Abkürzung für Wet and Messy. Erklär mal, was das ist. Ja, also da gibt es auch einen schönen Wikipedia-Eintrag. Das wird in der Fachsprache anscheinend Saliromanie genannt. Das heißt, es wird eine sexuelle Erregung ausgelöst beim Beschmutzen von Personen oder Objekten. Ja, mach's noch ein bisschen konkreter. Was genau meinst du? Ja, letztendlich regt es mich, wenn ich Sachen, also mich oder andere beschmutzen kann, sei es mit Lebensmitteln, mit Schlamm, mit Wasser, mit Sperma. Ja. Ja. Ja, was also, heißt andere eigentlich? Frauen. Ja. Ja. Also fast egal, mit was du die Frauen beschmutzen kannst. Ja, ich sag mal, je schmutziger, desto besser. Und ein Kontrast ist noch erregender, sag ich mal. sagen wir jetzt, weiße Kleidung und Ketchup hat zum Beispiel. Ach so, die müssen gar nicht nackt sein, die Frauen. Nee, nackt ist auch schön, aber mit Kleidung dann zu beschmutzen, das... Also wir stellen uns vor, eine sehr schöne Frau, die dir gefällt, die hat ein sehr schönes weißes Kleid an und du hast jetzt die Möglichkeit, die mit Schlamm zu beschmeißen, mit Ketchup, mit Soße und so weiter. Und das wäre dann so dein Ding. Ja, wobei ich sagen muss, dass, mal zu der ganzen Geschichte vielleicht etwas weiter ausgeholt, wo das überhaupt herkommt. Wenn ich recht überlege, hat es angefangen eigentlich zu Kindertagen im Stadtbad, wenn Mädchen mit T-Shirt ins Wasser gegangen sind. Ja. Achso, wenn sich das so abmalte, so der Körper abmalte unter dem T-Shirt. Ja, es war nicht unbedingt, ja, ich sag mal, bei 10-Jährigen, ich 10, sie 10, da sieht man ja nichts, aber... Nein, aber überhaupt, wenn man die Haut so sehen konnte. Das nasse T-Shirt hat mich erregt, ja. So fing es an. Ja, also es muss auch immer, eine nasse Komponente muss dabei sein. Nee, das muss nicht sein. Muss nicht, also man könnte auch die schöne Frau mit dem weißen Kleid irgendwie mit Staub und Dreck und beschmeißen. Ja, da gibt es viele Ausprägungen, sage ich mal. Es ist halt, es kann nass sein, es kann Nahrungsmittel sein, es kann Schlamm sein, etc. Mhm. Und ja, da gibt es also eine richtige Community, was heißt Community, aber es gibt mehrere, die den Fetisch haben und ja. Da gibt es auch entsprechende Seiten, die das als Bild- und Videomaterial verbreiten. Geht man denn so weit, wir haben gerade am Anfang ja sowas sehr, sehr Perverses eigentlich gehört, dass du auch Spaß daran hast, die Frau mit Kot zu beschmeißen oder so? Nein, da ist gut. Davon abgesehen, dass man wahrscheinlich nie jemanden treffen würde, der was mit sich machen lässt. Ja, aber ich frage ja nur. Nein, also ich, okay, da bin ich ja schon mal beruhigt. Das macht mir die Sache schon ein bisschen sympathischer. Was sind denn deine Lieblingsdinge, mit denen du Frauen beschmutzt? Flüssigkeiten oder was auch immer? Ja, ich sag mal, ich hatte bis jetzt oft eine Freundin, eine Frau in meinem Leben, die da mitgemacht hat. Die hatten auch ziemlich Spaß dran, sag ich mal. Ja, und das war eigentlich, je schmutziger, desto besser und je kontrastreicher. Ja, sag mal, also, was hast du, was ja, warst du? Durch die Bank weg, Eier, Joghurt, Spinat, Ketchup. Spinat ist natürlich auch sehr gut, das ist auch sehr schön. Cola, Milch, etc. So, ja. Das passiert wo? Im Bett? Nee, dann versaust du das ganze Bett. Nein, also... Es ist schon cool, wenn man die Sachen danach waschen kann und wiederverwenden kann und nicht vollsaut. Ne? Wo muss denn die arme Frau dann liegen? In der Badewanne? Oder? Ja, na, entweder man legt eine Decke drunter oder zusammen in der Badewanne, im Bad. Ja. Kann man danach alles sauber machen. Jetzt stelle ich mir das vor. Du hast jetzt mit Spinat und mit all den Dingen, wie du es gerade beschrieben hast, eine nette Freundin eingesaut. Ja. Die hat ja immer noch ihr weißes Kleid darunter. Was passiert dann? Jetzt liegt die Frau da völlig verdreckt und verschmutzt. Was machst du dann? Ja, jetzt könnte man natürlich, entweder man hat noch Geschlechtsverkehr, sage ich mal, oder man duscht sich ab und geht kuscheln schlafen. Na klar, natürlich ist mir klar, dass ja irgendwo der Geschlechtsverkehr noch stattfindet. Aber wie und wann findet der Geschlechtsverkehr statt? Indem die Frau dieses beschmutzte Kleid noch anhat? Oder reichst du sie ja vom Leib? Besser, schöner ist es, wenn sie es noch anhat. Wenn sie es noch anhat, naja. Ja. Und was ist jetzt schöner daran, dass sie beschmutzt wird, wenn sie ein Kleid anhat, als wenn sie beschmutzt wird, wenn sie nackt ist? Tja, es ist schwierig zu sagen, wie das entstanden ist. Aber es vielleicht ist so, mal, ne, für dich? Ja, vielleicht nochmal zurückzukommen, wie gesagt, in dem Schwimmbad mit dem nassen T-Shirt und dann ging es weiter mit Internet, ja. Bevor ich die wenn ich mich recht erinnere, bin ich auf die erste Internetseite gestoßen. Es war keine normale Pornoseite, sondern eine Seite, die genau das verbreitet hat. Mhm. So, und ja, seitdem surfe ich eigentlich im Internet tagtäglich, um Bilder und Videos davon zu finden. Ja, da muss doch eigentlich so Schlamm catchen unter Frauen auch ein Traum für dich sein, ne? Das ist meistens aber nackt oder nur Bikini und ach so, das ist gesagt, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Bei mir, es kommt noch dazu. Ich denke, es kommt daher, dass ich in der Schule mal in ein Mädchen verliebt war und das hat immer Rollkragenpullover getragen. Achso, und die müssen also auch noch am besten weiße Rollkragenpullover tragen bei dir. Ja, was heißt weiß? Es geht auch schwarz und dann nimmt man halt Milch oder so. Du hast erst eine Freundin gehabt, mit der du das hast machen können. Ja. Sagst du. Wie erklärst du den Frauen denn, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, eine nette Frau, völlig normal irgendwo in der Disco oder weiß ich wo, und man kommt irgendwie so auf Thema Sexualität, wie erklärst du denn das? Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ein absoluter Beziehungstyp bin und auch sehr offen und ehrlich und mit zu gegebener Zeit über alles rede. Das erwarte ich auch von meinen Partnerinnen. Ja, aber laufen die nicht sofort weg, wenn du sowas erzählst, die Frauen? Ja, ich sag mal, das war auch die erste, der ich das erzählt habe. Achso, das war... ja, weil, keine Ahnung, wir waren irgendwie auf einer Wellenlänge und haben uns die ganze Nacht über alle möglichen Sachen unterhalten und sie war auch sexuell sehr offen und neugierig und habe ich halt gesagt, das und das würde ich mal gerne machen und dann hat man sich über eine Stufe gesteigert. Und dann habt ihr es gleich noch in der ersten Nacht gemacht? Nein. Nein, das nicht. Es hat schon etwas gedauert. Ja. Wobei, ich hab grad einen moralischen Gedanken. Es sind ja Lebensmittel. Das ist ja eine Verschwendung von Lebensmitteln unter Umständen, ne, was du da machst. Ja, das kann schon sein, aber da gibt's so viele Verschwendungen auf der Welt. Da wird es auf zwei, das bisschen Spinat, drei was du da für 19 Cent nicht ankommen. kannst du denn auch mit einer Frau, ich sag mal so, normalen sexuellen Kontakt haben? Oder langweilt dich ja, das total? Das natürlich, also. Klar, schmusen, kuscheln, normalen Geschlechtsverkehr, aber es ist halt doch, wenn sie das mitmacht, ist doch die Komponente überwiegend, dass man fragt, naja, wie wär's denn, wann können wir das mal wieder machen? Ja, klar, natürlich verstehe. Ja, das kann dann doch auch nervend sein, sage ich mal. Und ich muss auch eingestehen, dass es sich in letzter Zeit schon zu einer richtigen Sucht entwickelt hat. Das wollte ich gerade sagen, du bist ja jetzt erst 25. Ich kann mir gut denken, wenn man so einen Fetisch hat, der ist ja sehr speziell, dass je älter man wird, desto fixierter ist man darauf. Und je konzentrierter ist man ja auch darauf. Und wenn du sagst, dass du jeden Tag im Netz suchst, hast du das ja nur noch im Kopf. Sodass du vielleicht irgendwann gar nicht mehr fähig bist zu einer rein, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Beziehung. Nein, das denke ich nicht. So weit geht es schon. Aber ich bin, ich sag mal, ich komme davon nicht weg. Es ist auch die Frage, ob man davon wegkommen will. Ich meine, es ist nicht so Schlimmes. Ja. Aber ich sag mal, es wird schon darauf hinauslaufen, dass meine Frau oder Freundin die Sache irgendwo oder später rauskriegen wird oder ich sie erzählen werde und wir das wahrscheinlich mal zusammen machen wollen. Ja. Wie viele Beziehungen hattest du bisher in deinem Leben? Vielleicht 8. 8, aber immerhin. Das ist schon eine ganze Menge. Aber mit einer hast du es bisher dann nur ausgelebt, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ja. Und wie hast du das bei den anderen gemacht? Wie lebt man das denn heimlich aus, wenn man das der Freundin nicht erzählt? Ja, ich sag mal, wenn man nicht zusammen wohnt, dann kann man natürlich irgendwie mal abends im Internet was alleine machen in seinem Zimmer. Ne? Also immer Internet. Heißt alleine machen in seinem Zimmer dann auch, dass du es bei dir machst? Ja, du hast es am Anfang ja so gesagt, dass du dich selbst auch einschmutzt. Ja. Das machst du dann auch? Das ist dann so deine Selbstbefriedigungssession sozusagen? Ja, aber ja, das hat vielleicht vor 2 Jahren angefangen und hat sich dann allmählich gesteigert, sage ich mal. Jetzt ist es vielleicht schon einmal pro Woche. Einmal pro Woche. Da geht aber viel Material dann schon drauf, ne? Was auch immer. Ja, man muss halt schauen, was den größten Schmutz bringt und was am günstigsten ist und am besten wieder rauszuwaschen ist. Da ist man schon mal mit 3 Euro dabei. Ja gut, das geht dann ja noch. Ja. Wo machst du es denn, wenn du es machst, im Badezimmer? Ja, in der Dusche oder man legt eine Decke hin, die man damit wäscht. Das wird schon alles wieder sauber. Und ist das bei dir genauso wie mit den Frauen, dass du es am liebsten hast, wenn du angezogen bist und die entsprechenden... Ja, das ist auch so. Mhm. Und das Ende ist dann immer, dass du onanierst. Ja. Ja. Ja, Alex, wer weiß denn das noch? Außer die eine Frau. Ja, ich sag mal, vielleicht noch 3 Leute, mit denen ich Videos tausche. Genau, so im Freundeskreis erzählt man das ja auch nicht so gern rum, ne? Ist ja schon ein bisschen speziell. Ich bin zwar sehr offen, aber wenige würden es verstehen und viele würden einen damit vielleicht aufziehen. Ja, natürlich. Aber du müsstest doch eigentlich über das Internet, gibt es da nicht auch gleichgesinnte Frauen, die man da so kennenlernen könnte? Ja, aber sehr, sehr, sehr rar, weil, sage ich mal, das machen viele Männer und da gibt es schon wenige Foren, wo man das ansprechen kann und Leute trifft, aber sag mal eine Frau auf 30 Männer und die wird dann sofort voll getextet. Also Mädels, bitte nicht bei uns melden, wenn ihr von Alex beschmutzt werden wollt. Wir stellen hier keine Kontaktbörse her. Alex, danke für deine offenen Schilderungen. Sehr ungewöhnlich, hatte ich so in der Form noch nicht gehört. Ja. Alles Gute, wünsche ich dir. Coole Sendung macht übrigens. Dankeschön. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. So, Thema Schmutz. Petra, 55. Guten Morgen, Petra. Petra, 55. Guten Morgen, Petra. So, hallo, Florian. Die Petra muss unbedingt den Ton wegschalten. Ja, Moment. Ich hab's. Sehr gut, Petra. Hallo, Schmutz. Ich höre. Florian, ich bin verzweifelt. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet und mein Mann, der scheut das Wasser. Der scheut das Wasser? Das heißt, der Dreckfink wäscht sich nicht? Der wäscht sich nicht, der putzt sich nicht Zähne. Wie eklig. Ja, und wir haben ein Haus, ich wohne oben, er unten. Ihr habt kein gemeinsames Ehebett mehr? Wir haben getrennte Betten, also ich kann das gar nicht aushalten. Ich liebe diesen Mann. Aber sag mal, wie oft wäscht er sich denn? Domian, nie? Wenn irgendein Feiertag vorsteht, wenn Weihnachten ist, wenn Geburtstag ist, wir kriegen kaum Besuch. Mhm. Also wir sind relativ abgeschirmt. Also wäscht er sich 5-6 Mal im Jahr, oder wie? Ja. Das ist ja ein Ding. Ja, und entsprechend putzt er sich dann auch 5-6 Mal im Jahr mal vielleicht die Zähne. Das kann ich nicht beurteilen, weil er wohnt unten, nicht oben. Aber der muss ja doch wie ein alter Esel stinken. Ja, und ich leide darunter und ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn dazu kriegen kann. Wir sind schon so lange verheiratet, aber... Wie lange wäscht, seit wie vielen Jahren wäscht er sich denn nicht? Also, wo ich ihn kennengelernt habe, da war der Schnieke. Da war der Anfang 20 so. Ja. Mitte 20. Ja, da war der Schnieke, da war der sauber, da hat der gut gerochen. Und in welchem Alter fing das so an, dass er nicht mehr reinlich ist? Das ist bestimmt schon jetzt 25 bis 28 Jahre. Nein, so lange? Was macht er denn vom Beruf? Der ist selbstständig. Ich möchte das auch nicht weiter ausführen. Verstehe. Aber selbstständig, das heißt, er hat mit Kunden zu tun. Ja. Ja, aber die Kunden merken das doch auch alle. Ja. Und ich weiß nicht, was ich machen kann. Wenn du mit ihm sprichst, wie begründet er das denn? Er braucht das nicht. Aber wenn du sagst, du stinkst, ich finde das ekelhaft, tust doch wenigstens für mich, was sagt er dann? Nee, er braucht das nicht. Also entweder liebe ich ihn so oder ich brauche das. Und wenn nicht. Du ihm sagst, du stinkst und macht keinen guten Eindruck bei deinen Kunden, was sagt er dann? Auch das ist ihm egal. Wie reagieren denn die Kunden, weißt du das? Ich bin ja nicht bei den Gesprächen dabei, wenn er Verträge abschließt. Aber ich glaube nicht, dass es einen guten Eindruck macht. Na, das glaube ich allerdings auch nicht. Wie ist es denn mit Waschen? Wäschst du seine Wäsche? Ich wasche seine Wäsche. Ich mache sauber bei ihm unten. Also ich versuche alles immer reinlich zu halten. Aber das heißt, von der Kleidung her stinkt er dann nicht, weil du immer die Sachen frisch... Und da zieht er sich auch frische Sachen an. Da sträubt er sich nicht. Mhm. Also die Wäsche wasche ich und zieht er auch an. Aber wenn er sich die Zähne putzt. Der muss doch auch einen unglaublichen Mundgeruch haben. Ja, und deshalb, ich sag ja, ich habe schon 20 Jahre keinen Sex mehr mit ihm. Das wollte ich gerade fragen. 20 Jahre keinen Sex mehr? Nein, weil ich kann es nicht ertragen. Ich glaube, würde er denn wollen? Ja. Aber du ekelst dich. Ja. Und das ist auch der Punkt, wo es bei uns immer streit. Der ist so ungefähr in deinem Alter, du bist 55. Ich bin 55, er ist 66. Achso, 66, ja, okay. Aber wie ist das denn um alles in der Welt erklärbar, dass jemand sich so sträubt, sich zu waschen? Wie ist das erklärt? Hast du irgendeine Idee? Ich habe überhaupt keine Idee, weil am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, wie gesagt, der war reinlich. Habt ihr Kinder? Wir haben einen Sohn. Was sagt der Sohn denn dazu? Das ist auch ein erwachsener Mann inzwischen. Ja, der Sohn ist 30, aber der kommt gar nicht an ihn ran. Mhm. Ja. Ich wundere mich, Petra, dass du das als Ehefrau so lange mitmachst. Ich wäre schon an deiner Stelle über alle Berge. Ich liebe den Mann. Er hat viele gute Seiten. Er ist ein herzlicher Mensch, aber er kann bald nicht mehr. Ja, eben. Er tut dir ja da etwas richtig Schlimmes an, finde ich. Und ja. Er verhält sich ja extrem egoistisch, weil er das so will, mutet er dir das zu. Ja, nur weißt du, ich kann so viel reden, wie ich will. Er geht nach unten und sagt, ja, ich habe geduscht, aber ich weiß genau, er hat nicht geduscht, die Wanne ist trocken. Verstehst du? Wenn er sich denn mal vor Weihnachten, wenn er mal Besuch kommt oder zum Geburtstag, merkst du das, wenn er dann frisch ist? Ja, ja. Aber aus dem Mund stinkt er immer noch. Der war jetzt beim Zahnarzt und der hat gesagt, er müsste die Zähne gezogen bekommen. Immerhin ist er mal zum Zahnarzt gegangen. Ja, auf meinem Dafürhalten. Ne? Weil du so viel Druck gemacht hast. Ja. Petra, ich könnte das nicht aushalten. Wenn ich ihn noch so nett fände als Mensch, mich würde es einfach wütend machen, dass der mich so ignoriert und dass der mir das zumutet. Er mutet es dir ja zu. Das finde ich so übel daran. Weißt du, Mian, er hat so viele gute Seiten. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber trotzdem, gute Seiten hin, gute Seiten her. Und wenn er sich nicht mal versucht, sich zu erklären, warum man das macht und man keinen guten Willen bei ihm sieht. Nee, den sehe ich nicht. Also den guten Willen sehe ich überhaupt nicht. Da ist alles so, wie es immer war und er kümmert sich überhaupt nicht darum, was du sagst. Nee. Also ich will dir nur ein Beispiel sagen. Der hatte jetzt im Januar Geburtstag. Mhm. Wir hatten sehr viele Leute eingeladen, was selten ist. Mhm. Ja. Und ich habe mich so geschämt. Weil die Leute es mitbekommen haben. Ja. Mhm. Ich habe mich so geschämt. Und da habe ich ihm auch gesagt, wenn das nicht anders wird, dann trenne ich mich. Mhm. Was hat er da gesagt? Er hat doch gesagt, ja, dann musst du gehen. Peter, wir können es nicht mehr vertiefen, weil die Sendung gleich rum ist. Du hörst die Musik im Hintergrund. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Ich möchte aber an der Stelle nochmal sagen, dass du allen Grund hast zu gehen nach all diesen vielen Jahren, finde ich. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder, okay? Ja, danke. Liebe Petra, tschüss, alles Liebe, tschüss. In der Technik, Christoph Gellert, das war unsere Sendung Schmutz. Und morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wir hoffen ganz pünktlich. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.